Hi, hi, hi, hi. Hallo, hallo, hallo. Let's do whatever we need to do to walk in authentic humility. Lasst uns alles daran setzen, in aufrichtiger Demut zu leben. Think about this. Denk darüber nach. Whenever you interact with people, quiet in your heart say, they are right now more important than I am. Immer wenn du mit Menschen zu tun hast, dann sag still in deinem Herzen, sie sind jetzt wichtiger als ich. Reinhard, what about my needs? Reinhard, was ist mit meinen Bedürfnissen? Ah, my, me, my, me, me, me, my, me. Ah, ich, meine, mir, mich, mein. If you learn to walk in humility and obey the word of God, you will learn that God takes care of you better than anybody else ever could. Wenn du lernst, gemäß der Bibel in echter Demut zu leben, wirst du lernen, dass Gott sich besser um dich kümmert als sonst irgendjemand. You don't need to self-promote yourself. Du musst dich nicht selbst voranbringen. You will be taken care of really well by Jesus himself. Jesus selbst kümmert sich wirklich gut um dich. All your needs will be fulfilled. Alle deine Bedürfnisse werden gestillt. Think, Jesus himself said it's better to give than to receive. Überleg mal, Jesus selbst sagte, dass es besser ist zu geben als zu nehmen. Think about it, you have to choose to take care of yourself or you can choose to take care of others and let Jesus take care of you. Du kannst dich entscheiden, dich entweder selbst um dich zu kümmern oder du kümmerst dich um andere und lässt Jesus sich um dich kümmern. I never want to fall into the trap of selfishness and self-focusedness. It's a miserable life. Ich möchte niemals in die Falle von Selbstsüchtigkeit und Selbstbezogenheit tappen. Das ist ein erbärmliches Leben. The true freedom is in true humility. Echte Freiheit besteht in echter Demut. And true humility always considers the others more important than you yourself. Und wahre Demut achtet den anderen immer wichtiger als sich selbst. Surrendered to Jesus, I can serve everybody else. Jesus hingegeben, kann ich allen anderen dienen. And Paul goes a little bit further in verse 4. In Vers 4 geht Paulus noch weiter. He says, abandon every display of selfishness. Er sagt, wendet euch ab von jeder Erscheinungsform des Egoismus. You know, he's actually telling us to do actively to do something now. Er fordert uns auf, aktiv etwas zu tun. First of all, he's talking to us about the attitude, hey, everybody is more important than you and I want you to really consider that. Zuerst spricht er von der Einstellung, jeder ist wichtiger als du und ich möchte, dass du das beachtest. Now he's saying, make a choice, do an action that shows that you mean this. Und jetzt sagt er, triff eine Entscheidung, handle dementsprechend und zeige damit, dass du es ernst meinst. Abandon, walk away, reject. Kehr dich ab, entsage, verweigere. Every single display of selfishness. Jegliche Entfaltung von Eigennützigkeit. Guys, you have no idea how many times I've said to myself these words. Du hast keine Ahnung, wie oft ich zu mir selbst gesagt habe. When I was upset because people didn't treat me the way I thought I should have been treated. Wenn ich empört war, weil Leute mich nicht so behandelt haben, wie ich es für richtig hielt. I quietly, my heart turned inwardly and said, Reinhard, life is not about yourself. Da habe ich mir still im Herzen selbst gesagt, Reinhard, das Leben dreht sich nicht um dich. Life is about Jesus and it's about others. Im Leben geht es um Jesus und um andere. So we have to constantly make the choice to literally abandon any kind of selfishness. Wir müssen uns also ständig entscheiden, uns buchstäblich von jeglicher Art des Egoismus abzuwenden. Isn't it interesting that Jesus said if we first really pursue God's kingdom and God's righteousness, everything else will be taken care of. Schon interessant, dass Jesus sagt, wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten, wird für alles andere gesorgt sein. People who live Christ-focused, they don't have to be self-focused. Menschen, die auf Christus konzentriert leben, brauchen nicht mehr selbst fokussiert zu sein. They don't have to fight for their victory, they don't have to fight for their provision. Sie müssen nicht um ihren Sieg oder ihre Versorgung kämpfen. Don't have to fight for their promotion. Und auch nicht darum voranzukommen. We can only understand the incredible secret of deep, deep, deep joy that comes from selflessness. Könnten wir doch nur das Geheimnis der tiefen Freude verstehen, die in Selbstlosigkeit liegt. Look what he says. Schau, was er sagt. I think it's beautifully, picturesquely expressed. Ich finde das herrlich bildhaft ausgedrückt. It's so poetic how he expresses this. Es ist so poetisch ausgedrückt. So after you have abandoned every display of selfishness, nachdem du dich also von jeglicher Form des Egoismus abgewendet hast, he says, possess a greater concern for what matters to others instead of your own interests. sagt er, kümmert euch mehr um das, was für andere wichtig ist, als um eure eigenen Interessen. So look at this. Schau mal. How many times when I've actually done this, I benefited more in the end. Schau mal, immer wenn ich das wirklich gemacht habe, habe ich am Ende mehr davon profitiert. You know, I said yesterday to Debbie. Gestern sagte ich zu Debbie. There is such an incredible joy in living selflessly for others. Es liegt solch eine unfassbare Freude darin, selbstlos für andere zu leben. There's such an incredible joy in actually being concerned about what matters to the other. Es ist solch eine Freude darin, sich darum zu kümmern, was anderen wichtig ist. Life that is always focused on its own interest becomes so selfish and so miserable. Ein Leben, das immer auf den eigenen Vorteil bedacht ist, wird so selbstsüchtig und erbärmlich. And what I find is, this kind of a lifestyle actually never makes you happy anyhow. Ich finde, so ein Lebensstil macht absolut nicht glücklich. Because no matter how much you pursue your own interests, you will never be satisfied. Denn egal wie sehr du dich um dich selbst drehst, du wirst doch nie zufrieden sein. You know, but if you really live what we are told here to do, aber wenn du so lebst, wie uns hier gelehrt wird, to actually possess a greater concern for what matters to others, nämlich sich mehr darum zu kümmern, was anderen wichtig ist, life becomes so rich. Wird das Leben so reich? Because Jesus taught us to live like that. Denn Jesus lehrte uns, so zu leben. You know, and people are always afraid, but then others are gonna use me, others are gonna just, you know, take advantage of me. Aber die Leute haben Angst, dass andere sie ausnutzen oder sie missbrauchen könnten. Listen to me. Hör mir zu. Dead people cannot be taken advantage of. Tote kann man nicht missbrauchen. If you have been crucified with Christ, then nobody can take advantage of you. Wenn du mit Christus gekreuzigt bist, dann kann niemand dich ausnutzen. You just walk in perfect love and kindness. Du lebst einfach in perfekter Liebe und Güte. Make the matters and interests of others a greater concern than your own. Kümmerst dich mehr um die Belange anderer als um deine eigenen. And then you're not worried anymore what motives other people have. Und dann sind dir die Motive der anderen auch egal. You know, I've made this decision. Ich habe die Entscheidung getroffen. I rather go a little bit too far on selfless love. Lieber ein bisschen zu sehr selbstlos zu lieben. And risk that other people actually use my kindness. Und dabei zu riskieren, dass andere meine Güte ausnutzen. Instead of being a self-focused, selfish person. Statt ein eigennütziger, selbstfokussierter Mensch zu sein. And I learned it from Jesus. Das habe ich von Jesus gelernt. See you guys tomorrow. Bis morgen.